Die Mädchen gingen an diesem Abend früh zu Bett. Lange dauerte es, bis sie eingeschlafen waren. Während Victoria aber die Nacht durchschlief, wurde Marianne von einem Albtraum geplagt. Agnes, wo bist du? Ich möchte dir helfen. Bist du das, Agnes? Ich komme zu dir. Hab keine Angst. Ich bin bei dir, Agnes. Ich sehe schon die Tür.